Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Heinz-Wilhelm Ehlers aus Nienburg vermisst, Bürgerbeteiligung zum Verkehrswegeplan und Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Seit Dienstag, dem 8. März, wird der 68-jährige Heinz-Wilhelm Ehlers aus Nienburg vermisst. Herr Ehlers ist ca. 1,80 Meter groß, von normaler Statur und hat volles graues Haar. Am Tage seines Verschwindens war er unrasiert und mit einem auffälligen braunen Ledermantel bekleidet. Die Polizei Nienburg bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Person. Vergangene Woche wurde der neue Bundesverkehrswegeplan veröffentlicht. Auch der Landkreis Nienburg ist unter anderem mit mehreren Ortsumgehungen betroffen. Zu den Ergebnissen können Bürger nun im Internet ihre Meinung äußern. Dies teilte der hiesige Bundestagsabgeordnete Mike Beermann mit. Es ist ein Novum, das ist erstmalig so, dass eben jede einzelne Bürgerin, jeder einzelne Bürger sich zu den Projekten äußern darf und kann, die für einen in irgendeiner Form von Bedeutung sind. Ich möchte aber darum bitten, dass man das nicht nutzt, um dort ins Klein-Klein zu gehen, sondern dort ganz konkrete, substanzielle Informationen auch streut, damit vielleicht eine Maßnahme aus dem weiteren Bedarf noch in den vordringlichen Bedarf rutscht oder damit Maßnahmen noch mit der notwendigen städtebaulichen Priorisierung erhöht werden. Das wäre sinnvoll, dieses auch zu nutzen. Aber entscheidend ist, jeder hat die Möglichkeit, sich zu beteiligen. Die Polizei in Nienburg konnte am Montag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung eine professionell betriebene Cannabisanlage in Binnen sicherstellen. 68 Cannabispflanzen wurden im hohen Blütenstand kurz vor der Ernte vorgefunden. Die gesamte Anlage dürfte einen Wert von vorsichtig geschätzt weit über 50.000 Euro gehabt haben. Der Haftbefehl gegen den Festgenommenen wurde gegen Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Heute Abend werden in der Fußball-Kreisliga 2 Nachholspiele ausgetragen. Zum einen tritt der ASC Nienburg beim SV Kreuzrück-Hurdesdorf an. Die Heimmannschaft um Trainer Heiner Stronk hat alle letzten 5 Spiele verloren. Nienburg konnte zuletzt den Herbstmeister Münchenhagen mit 4:0 verputzen. Im Nordkreis trifft Eistrup auf Rehburg. Nur mit einem Sieg können die Gäste die Chancen auf den Relegationsplatz und einen möglichen Wiederaufstieg wahren. Eistrup steht aktuell auf diesem Tabellenplatz. Anpfiff beider Begegnungen ist um 19:30 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.